Augen auf, News. Die US-Verfassung gilt nicht mehr. Ein Artikel von Freeman aus dem Alles Schall und Rauch-Blog. Wir haben es schon lange aufgezeigt, aber jetzt wachen gewisse Medienvertreter auch in den USA auf und reagieren. Wegen der Macht, die Obama bekommen hat. Es handelt sich um den National Defense Authorization Act oder NDAA, ein Gesetz, das seit 1. Januar 2012 in Kraft ist. Selbstherrlich kann der Präsident amerikanische Staatsbürger ohne ordentliche Anklage, ohne gerichtlichen Prozess und ohne Verurteilung durch Geschworene einfach ermorden lassen. Obama hat es bereits getan. Er hat Morde befohlen und die US-Verfassung gilt nicht mehr und die USA ist kein Rechtsstaat mehr. Moderator Shepard Smith von Fox News war außer sich über diese illegale Möglichkeit, die gegen alle amerikanischen Prinzipien verstößt. Ausgelöst hat diese Reaktion der Vortrag von Justizminister Eric Holder vor Studenten der Juristischen Fakultät der Northwestern Universität am 5. März. Er sagte, die US-Regierung benötigt keine gerichtliche Überprüfung eines Todesurteils, um Terroristen im Ausland zu ermorden, sogar wenn sie Amerikaner sind. Es ist klar, eine Staatsbürgerschaft der Vereinigten Staaten alleine macht Individuen nicht immun vor einer gezielten Tötung, sagt er. Zu dieser skandalösen und rechtswidrigen Einstellung des obersten Hüters des US-Rechtsstaates kommt noch die Aussage von FBI-Direktor Robert Mueller vom vergangenen Mittwoch vor dem Kongress dazu. Auf die Frage von Abgeordneten Tom Graves, ob denn die gezielte Tötung auch Staatsbürger betrifft, die in den USA leben, antwortete Mueller, er wisse es nicht und müsse beim Justizministerium nachfragen, welche Kriterien gelten. Hat die Bundesregierung die Möglichkeit, US-Staatsbürger auf amerikanischem Boden zu töten oder nur in Übersee? Fragte Graves. Ich muss rückfragen, ich bin mir nicht sicher, ob das angesprochen wurde oder nicht, antwortete Mueller. Was, er wisse es nicht? Ist es nicht als oberster Polizist seine Aufgabe, die US-Verfassung zu schützen und dafür zu sorgen, dass sie eingehalten wird? Darin steht, kein Amerikaner darf vom Staat bestraft werden, außer einer gerichtlichen Überprüfung der Beschuldigten wurde vorgenommen und ein Urteil durch eine Jury gefällt. Was gibt es danach zu fragen? In der Sendung von Fox News reagierte Shepard Smith völlig aufgebracht und bat den ehemaligen Richter Judge Napolitano zu erklären, ob die gezielte Tötung von US-Staatsbürgern, sei es im Inland oder Ausland, gegen die Verfassung verstößt. Napolitano antwortete, Mueller hat die Frage nicht beantwortet, weil er weiß, der Präsident hat nicht die Befugnis, die Tötung von Amerikanern zu befehlen, aber wenn er es in der Öffentlichkeit sagt, hat er keinen Job mehr. Der Moderator Smith ruft aus, ist das überhaupt eine Frage, die wir stellen müssten? Ob US-Staatsbürger innerhalb der USA getötet werden können? Judge, was sagen Sie dazu? Es ist keine Frage, die wir stellen müssten und keine Frage dessen, antwortet Mueller ausweichend. Sollte, sagte Napolitano. Ich vermute, er weiß die Antwort. Ist nein, aber er will seine Chefs nicht frustrieren, die zwei Tage vorher zum Ausdruck gebracht haben. Die Antwort ist ja. Der Präsident kann jeden töten lassen, den er will, außerhalb der Vereinigten Staaten, wenn diese Person gefährlich ist, wenn diese Person ein Verbrechen begangen hat und wenn es unpraktisch ist, diese Person zu verhaften. Nicht nach der Auffassung von Geschworenen, sondern nach der Meinung des Präsidenten und einer Gruppe von geheimen Beratern. Die Verfassung sagt aber ganz was anderes. Wenn der Staat dein Leben will oder deine Freiheit oder dein Eigentum, muss er gegenüber einer Jury darlegen, gegen welche Gesetze man verstoßen hat und den Fall ohne berechtigte Zweifel gegenüber einer Jury beweisen. Das nennt man ein ordentliches Verfahren. Ohne ordentliches Verfahren kann die Regierung alles nehmen, was sie will und jeden töten, den sie will. Holder weiß das und Mueller auch, aber er will seinen Job behalten. Das Argument von Holder lautet, es gibt einen Ersatz für ein ordentliches Verfahren. Wenn Berater des Präsidenten der Meinung sind, eine Person stellt eine Gefahr dar und muss aufgehalten werden, bevor diese mehr anrichtet, dann kann der Präsident die Person töten lassen. Es gibt aber keinen Präzedenzfall dafür. Es gibt keinen Artikel, der das erlaubt. Und es verstößt direkt gegen den 5. Zusatzartikel der US-Verfassung, erklärte ehemalige Richter Napolitano. Dann fragt Smith, hört sich an wie ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Was ist der Unterschied zu dem und zu was Bashar al-Assad mit seinen Leuten macht? Napolitano antwortet, keiner. Was ist der Unterschied, wenn man einen Amerikaner mit einer Drohne in Jemen tötet oder mit einer Drohne in Pretoria? Nichts. Was Eric Holder an der Northwestern Universität als Argument über die Tötung von Al-Awlaki in Jemen vortrug, kann man auch für die